Hafen, fuhr auf das Meer hinaus. Da kam ein großer Sturm auf, sie dachten, es ist aus. Es hört nicht auf zu stürmen, warum passiert das bloß? Wer trägt die Schuld, wer ist es? Auf Jona fiel das los. Jona, geh, Jona, geh, Jona, geh, Jona, geh nach Ninive. Lauf nicht fort, glaub dem Wort, Jona, komm, steh auf und geh. Sie fragten, sag, wer bist du? Sag, an wo kommst du her? Warum stürmen die Winde? Und warum tobt das Meer? Ich dien dem Gott des Himmels, er macht es, wie er will. Nehmt mich und werft ins Meer mich, so wird das Wetter still. Jona, nicht vor.